1965. Borodajkewitsch, Vergifter der Jugend. Demonstration gegen Professor Taras Borodajkewitsch, der an der Hochschule für Welthandel nationalsozialistisches Gedankengut propagiert. Der FPÖ-nahe Ring freiheitlicher Studenten veranstaltet eine Gegenkundgebung. Bei den Zusammenstößen erschlägt der rechtsradikale Student Günter Kümmel den Antifaschisten Ernst Kirchweger. Sein Urteil: 10 Monate Arrest wegen Notwehrüberschreitung.